Zum ersten Jahrestag der Wahl von Genossin Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK fanden in Nepal, Bangladesch, Island, Spanien, Benin und Nigeria Festmeetings, Vorträge, Bücher- und Fotoausstellungen und Filmvorführungen statt. Auf den Veranstaltungsorten waren die Fotos über die unvergänglichen Verdienste von Genossin Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un zu sehen. Dabei waren die Bücher und Fotos über die stolzvolle Realität von Songun Korea zur Schau gestellt. Bei den Filmvorführungen wurden die TVRK-Filme wie Palast der Wissenschaft und Technologie gezeigt.